schwer war als Kind schon, ich schwang es so gern. Es spielen und Diener, es drohte mein Blick. Pro kehrt ich zum Schoße des Vaters. Denkmal im Herzen.